Deutschlandfunk Kultur Tonart. Gesellschaftliche Kommentare vorgetragen, gereimt zu Grooves. Das hat eine lange Tradition. Die westafrikanischen Griots waren wahrscheinlich die ersten Rapper und ja, heute ist das eben Hip-Hop. Um 1970 war von Hip-Hop noch nicht die Rede, dennoch gab es bereits Rapper wie die Last Poets und den Sänger und Dichter Gil Scott-Heron. An seiner Melange aus Jazz, Soul und politischer Poesie haben sich später viele orientiert. Und gerade in Zeiten von Black Lives Matter sind seine Themen für viele Jüngere ein wichtiger historischer Bezugspunkt. Heute, vor 10 Jahren, starb Gil Scott-Heron. Götz Steger erinnert an den Godfather of Rap. Keine Bilder mehr von Pigs, die Brothers erschießen, denn die schwarzen Menschen werden auf der Straße sein und für bessere Zeiten kämpfen. Die Revolution wird es nicht im Fernsehen geben, die findet live statt. Ein Text aus einem historischen Moment, in dem Revolution in der Luft lag, als realistische, ja unabdingbare Option. Aufgebracht durch die Ermordungen von Malcolm X, Robert Kennedy und Martin Luther King und ermutigt durch die Massenproteste überall, war auch Gil Scott-Heron als junger Mann Ende der 60er überzeugt, dass das alles nur noch eine Frage der Zeit sein würde. Wir waren somehow on the low end of it right through there and we're trying to do something about that. I learned that. Dass Schwarze das unterste Ende der Gesellschaft waren, lernte er in sehr jungen Jahren, wie er bei einem Interview im Radiosender NPR sagte. Als Jahrgang 49 gehört er der Generation an, deren Eltern noch unter den sogenannten Jim Crow-Gesetzen, also strengster Segregation, zu leiden hatten. Die Großeltern hatten die Sklaverei noch erlebt. Rassismus und die soziale Frage, das waren die Themen von Gil Scott-Herons Gedichten, die er, auch wenn man das damals noch nicht so nannte, zunächst zu sparsamen Conga-Beats rappte. Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. Kein Geld für den Arzt, aber der Weiße fliegt zum Mond. Gil Scott-Heron, aufgewachsen in Jackson, Tennessee, war nach der Schule nach New York gezogen, um Literatur zu studieren. Dort traf er auf seinen langjährigen Mitstreiter und Pianisten Brian Jackson. Ein gemeinsames Album war anberaumt, und zwar mit einer kompletten Band, beim Jazzlabel Flying Dutchman Records, dessen Chef Bob Thiele die beiden fragte, wen sie sich denn so als Musiker wünschten. Scherzhaft nannten die beiden Jazzfans Namen aus ihrer Traumwelt, Ron Carter Bass, Hubert Laws Flöte etc., die Cracks der New Yorker Szene, völlig unerreichbar und abwegig. Eine Woche später kam der Anruf, ich hab alle zusammen, es kann losgehen. Pieces of a Man erschien 1971 und ist in seinem empathisch warmherzigen Tonfall und seiner jazzig-souligen Eleganz unerreicht. Die schaue ich mir hier im Folgenden mal genauer an. Lady Day and John Coltrane, so heißt der Song, den ich dafür ausgesucht habe. Mit einer jazzig schwebenden Harmonie auf dem E-Klavier und das Ganze getragen von einem Riff, das auf dem Hinweg in Dur und auf dem Rückweg in Moll ist. Und das Riff immer vorneweg und dann der Akkord rhythmisch pointiert gespielt von Piano, Gitarre und den Drums, die das sehr latinhaft betonen. Der Bass gerade und treibend. Und zur Strophe hin wird auch das Schlagzeug gerader. Plastic people with plastic minds are on their way to plastic homes. No beginning, there ain't no ending, just on and on and on and on. Und das Ganze folgt ein Blues-Schema. Hier wieder zurück in die Grundtonart. Until our hero letzte Strophe im Blues-Schema, ein bisschen pointiert mit 4 verschiedenen Akkorden, von allen gleichermaßen betont gespielt. Und auch hier spielt das Schlagzeug alle Betonungen mit. Plastikmenschen mit Plastikgemütern in Plastikhäusern und alles geht ohne Anfang und Ende immer so weiter. Keiner möchte zugeben, dass er alleine ist, aber Lady Day, also Billie Holiday und John Coltrane, deren Musik kann einen das für einen Moment vergessen lassen. Bis in die frühen 80er Jahre veröffentlichte Gil Scott-Heron regelmäßig Alben, auf denen die virulenten Themen der jeweiligen Zeit abgebildet sind. Apartheid, Anti-Atomkraft, gegen Ronald Reagan und den Neoliberalismus. Und in den 90ern appellierte er gezielt an die Gangster-Rapper, in den Texten doch die Grenzen des Respekts einzuhalten, vor allem Frauen gegenüber. Four-Letter-Words machen aus dir keinen Poeten, sondern nur einen Beschränkten. Four-letter-words or four-syllable-words won't make you a poet. It will only magnify how shallow you are. I have that standard. If I can't say it in front of my mother and my daughter, I don't want to do it. Alles, was man nicht zur eigenen Mutter oder Tochter sagen würde, das sollte man lassen. 2010 erschien noch das Album I'm New Here. Das klang wie ein letzter Seufzer, müde und erschöpft. Kurz darauf, am 27. Mai 2011, starb Gil Scott-Heron an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung. I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? No matter how far wrong you've gone, you can always